tango der Nacht, grüß mir Carina, meine kleine Signorina, sie ist die Schönste, die es gibt. Wenn sie noch wacht, dann sei mein Bote, sag ihr leise Buonanotte, ich bin in sie ja so verliebt. Dein Trovatore singt in der Einsamkeit hier nur von Amore. Hör aus der Ferne von mir durch die Sterne bei dir diesen Tango der Nacht, o du Carina, meine kleine Signorina, o mia Carina. Nachts in Genua sitzt du bei mir so gerne, nur da lächelst du mich so verheißen an. Und dann lässt du mich allein in der Taverne, nur du bist schuld daran, dass ich nicht schlafen kann. Trovatore singt in der Einsamkeit hier nur von Amore. Hör aus der Ferne von mir durch die Sterne bei dir diesen Tango der Nacht, o du Carina, meine kleine Signorina, o mia Carina.